Die Turmuhr schlug 6. Draußen war es jetzt schon dunkel. Der Regen hatte aufgehört, es war ganz still. Bastian starrte in die Flammen der Kerzen, die er mitsamt einem 7-armigen Leuchter in einer Ecke gefunden und mit den Streichhölzern, die er immer bei sich trug, angezündet hatte. Plötzlich zuckte er zusammen, weil der Dielenboden knackte. Es kam ihm so vor, als ob er jemanden atmen hörte. Er hielt die Luft an und lauschte. Außer dem kleinen Lichtkreis, den die Kerzen verbreiteten, war der riesige Speicher jetzt von Finsternis erfüllt. Tappten da nicht leise Schritte auf der Treppe? Hatte sich nicht eben die Klinke der Speichertür ganz langsam bewegt? Wieder knackte der Dielenboden. Wenn es auf diesem Speicher spukte. »Ach was«, sagte Bastian halblaut, »es gibt keine Gespenster. Das sagen alle.«